Der Affe aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Affe. Ein Affe sah ein paar geschickte Knaben im Brett einmal die Dame ziehen und sah auf jeden Platz, den sie dem Steine gaben, mit einer Achtsamkeit, die stolz zu sagen schien, als könnt er selbst die Dame ziehen. Er legte bald sein Missvergnügen, bald seinen Beifall an den Tag. Er schüttelte den Kopf itz bei des einen Zügen und billigte darauf des andern seinen Schlag. Der eine, der gern siegen wollte, sann einmal lange nach, um recht geschickt zu ziehen. Der Affe stieß darauf an ihn und nickte, daß er machen sollte. »Doch welchen Stein soll ich denn ziehen, wenn du's so gut verstehst?« sprach der erzürnte Knabe. »Den, jenen oder diesen da, auf welchem ich den Finger habe?« Der Affe lächelte, daß er sich fragen sah, und sprach zu jedem Stein mit einem Nicken, ja. Um deren Weisheit zu ergründen, die tun, als ob sie das, was du verstehst, verstanden, so frage sie um Rat. Sind sie mit ihrem Ja bei deinen Fragen hurtig da, so kannst du mathematisch schließen, dass sie nicht das Geringste wissen. Ende von Der Affe, aufgenommen von Sonja.